Good morning, good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. So, sin is in some instances very clearly described in the Bible. Sünde ist in einigen Fällen sehr klar in der Bibel beschrieben. But some things are a matter of the conscience. Aber einige Dinge sind eine Sache des Gewissens. When you don't walk according to your conscience, you sin against your own conscience. Wenn du nicht nach deinem Gewissen handelst, sündigst du gegen dein eigenes Gewissen. So, one day I did something and there wasn't a good choice. Eines Tages habe ich etwas getan, das keine gute Entscheidung war. You know, I didn't sin, but it wasn't a smart choice. Ich habe zwar nicht gesündigt und trotzdem war es keine kluge Entscheidung. So then I suffered the consequence. Dann musste ich die Konsequenzen tragen. I used to be a very, very, very highly sensitive person. I mean, I still am. Ich war früher ein sehr, sehr, sehr hochsensibler Mensch. Ich bin es immer noch. But I used to be sensitive in the sense that I thought every little thing that I did wrong was already a sin and God was upset with me. Früher war ich in dem Sinne empfindlich, dass ich jede Kleinigkeit, die ich falsch gemacht habe, schon für eine Sünde hielt und dachte, dass Gott sauer auf mich sei. You know the religious mindset that people had? God is always angry at you, always mad at you. That's how I was. Diese religiöse Denkweise, die die Menschen haben, dass Gott immer wütend auf dich ist, immer böse auf dich ist, so dachte ich, so war ich. So then I made that wrong choice. Dann traf ich diese falsche Entscheidung. And then I had the consequences. Und bekam die Konsequenzen zu spüren. And then I thought, oh my God, this is now God punishing me. Dann dachte ich, oh mein Gott, jetzt bestraft mich Gott. And you know, it was so interesting. Das war so interessant. God said, this has nothing to do with me. Gott sagte, das hat nichts mit mir zu tun. You're not suffering because I'm upset at you. Du leidest nicht, weil ich wütend auf dich bin. You're not suffering because I didn't like your choice. Du leidest nicht, weil mir deine Entscheidung nicht gefallen hat. He said, I didn't like your choice because it wasn't a good choice, but your suffering has nothing to do with me. Er sagte, ich mochte deine Entscheidung nicht, weil es keine gute Entscheidung war, aber dein Leiden hat nichts mit mir zu tun. You're suffering because you made a wrong choice. Du leidest, weil du eine falsche Entscheidung getroffen hast. And I think suffering like this, Peter's not talking about, and it's really stupid, it's wasted suffering. Ich denke, dass Petrus nicht über diese Art des Leidens spricht, denn es ist wirklich dumm. Es ist vergeudetes Leiden. It's only not wasting if you quickly learn from it. Es ist nur dann nicht verschwendet, wenn du schnell daraus lernst. So, Peter is saying, we are prepared soldiers for Jesus. Petrus aber sagt, dass wir gerüstete, vorbereitete Soldaten für Jesus sind. And as such, we have to have an inner attitude that we are willing to suffer. Als solche müssen wir eine innere Einstellung haben, für das Leiden bereit und willig zu sein. So if you don't really make the choice to be willing to also suffer for Jesus as a response to his suffering for me. Wenn du also nicht wirklich die Entscheidung triffst, für Jesus zu leiden, weil er für dich gelitten hat. Because remember. Dann erinnere dich daran. Peter starts. He suffered for you. You should also be willing to suffer for him. Dass Petrus so beginnt. Er hat für euch gelitten. Also solltet auch ihr bereit sein, für ihn zu leiden. You know, there are people who take this Bible verse. Es gibt Menschen, die diesen Bibelvers nehmen. And they justify them being sick by this Bible verse. Und ihr Kranksein mit diesem Bibelvers rechtfertigen. No, Peter never talks about being sick here. Nein, Petrus spricht hier nie über das Kranksein. He can't talk about that. Darüber kann er nicht sprechen. Because in that context, in the end of chapter 2, he already said, Jesus carried our sicknesses. Denn in diesem Zusammenhang erwähnt er bereits am Ende des zweiten Kapitels, Jesus trug unsere Krankheiten. So the suffering that Jesus did to set us free from the power of sin and sickness and the devil. Das Leid, das Jesus auf sich nahm, um uns von der Macht der Sünde, der Krankheit und des Teufels zu befreien. That's not the suffering we have to have. Ist nicht das Leid, das wir auf uns nehmen müssen. It doesn't make sense that two pay the price for one thing. Why should two people pay if it's already paid? Es macht keinen Sinn, dass zwei den Preis für eine Sache zahlen. Warum sollten zwei Menschen bezahlen, wenn es schon bezahlt ist? But Peter is saying, look, you have to understand, because he suffered, we have to have this attitude that we will suffer for him if we need to. Aber Petrus sagt, dir muss Folgendes klar sein, weil er gelitten hat, musst du die Einstellung haben, dass du auch für ihn leiden wirst, wenn es nötig ist. And with this attitude, first of all, suffering becomes much easier. Mit dieser Einstellung wird das Leiden viel leichter. Because many times the fear or the trying to avoid the suffering is more painful than the actual suffering. Denn oft ist die Angst oder der Versuch, das Leid zu vermeiden, schmerzhafter als das eigentliche Leid. You know, so many people, they're so afraid of anything that's hard, so they never tackle it. And that fear is like more painful than tackling it. So viele Menschen haben Angst vor allem, was schwer ist, sodass sie es nie in Angriff nehmen. Diese Angst ist schmerzhafter als das Anpacken selbst. But Peter says something interesting that is very difficult to understand. Petrus sagt etwas Interessantes, das sehr schwer zu verstehen ist. In the Passion he says, for whoever has died in his body is done with sin. In der Passion sagt er, denn wer in seinem Leib gestorben ist, hat mit der Sünde abgeschlossen. But this actually doesn't fit with the original Greek. Das passt nicht wirklich zum griechischen Original. The original Greek said that he who has suffered in his flesh, that's the Greek word. Im griechischen Original heißt es, dass derjenige, der in seinem Fleisch gelitten hat, das ist das griechische Wort. So I believe he means physically. In this sense, I believe he means his body, because he talks about Jesus having suffered in the flesh. Ich denke, er meint in diesem Sinne körperlich. Ich denke, er meint seinen Körper, denn er spricht davon, dass Jesus im Fleisch gelitten hat. It says he has stopped sinning. Es heißt, dass er aufgehört hat zu sündigen. Now, here's the question. Hier stellt sich folgende Frage. Does that mean that we overcome our sin by suffering? Bedeutet das, dass wir unsere Sünden durch Leid überwinden? Now, that would be a terrible Catholic theology, wouldn't it? Das wäre doch eine schreckliche katholische Theologie, oder? No, Jesus has on the cross destroyed our sinful nature. Nein, Jesus hat am Kreuz unsere sündige Natur zerstört. I will tell you how I understand this. Ich erkläre dir, wie ich das verstehe. From the perspective of the new covenant and the finished work of the cross. Aus der Sichtweise des neuen Bundes und des vollendeten Werkes am Kreuz. I cannot understand this that you know you have to suffer in order to defeat sin. Kann ich nicht erkennen, dass du leiden musst, um Sünde zu besiegen. You know, like, oh, crucify the flesh, that's a very painful thing, but if I keep doing it long enough, I'll stop sinning. So wie, oh, das Fleisch kreuzigen, das ist eine sehr schmerzhafte Sache, aber wenn ich es lange genug mache, höre ich auf zu sündigen. I can't see that. So verstehe ich es nicht. Here's what I understand. Ich verstehe es folgendermaßen. I understand that our sinful nature is dead. Unsere sündige Natur ist tot. But there are human selfish desires that constantly like to rise up within our hearts. Aber es gibt menschliche egoistische Begierden, die ständig in unseren Herzen emporsteigen wollen. Not my sinful nature that controls me. Nicht meine sündige Natur kontrolliert mich. Desires. Sondern Begierden. Because James says, when we sin, we are drawn away by our own desires. Jakobus sagt, wenn wir sündigen, werden wir von unseren eigenen Begierden weggezogen. And as we learn to understand, wenn wir das verstanden haben, sometimes it hurts to say no to your desires. Wissen wir, dass es manchmal weh tut, nein zu unseren Begierden zu sagen. Sometimes everybody says, hey, let's watch this movie, and you know it's not a good movie, and you say no. They will laugh at you and think, ah, oh, you're just religious. Manchmal sagen alle, hey, lass uns diesen Film anschauen. Aber du weißt, dass es kein guter Film ist und du sagst nein. Dann lachen sie dich aus und denken, du bist einfach nur religiös. As we have the attitude that it doesn't matter what it costs me, I will not yield to sin. That many times causes suffering. Die Einstellung, es sei egal, was es mich kostet, der Sünde nicht nachzugeben, führt oft zu Leid. And through the suffering, we actually stop sinning. Durch dieses Leiden hören wir tatsächlich auf zu sündigen. So I see it walking out in day-to-day life, what Jesus did for me, is in the beginning sometimes very painful. Ich sehe es so, wenn ich im Alltag lebe, was Jesus für mich getan hat, ist zu Beginn manchmal sehr schmerzhaft. But it gives me the victory over sin day-to-day. Aber es gibt mir den Sieg über die Sünde Tag für Tag. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.